Also wie ich gesagt habe, für La ilaha illallah hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten geschickt. Und für La ilaha illallah hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Welt erschaffen. Für La ilaha illallah hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran und andere Bücher auch herabgesandt. Für diesen Satz, der viel bedeutet, der Glaube an einen einzigen Gott. Viele Muslime heutzutage sagen doch La ilaha illallah. Aber was sind die Bedingungen von La ilaha illallah? Frage: Ist jeder, der La ilaha illallah mit der Zunge sagt, gläubig, Muslim? La ilaha illallah hat drei Bedingungen, wichtige Bedingungen. Erstens, dass man das mit der Zunge sagt. Zweitens, dass das Herz auch feststellt und sicher sein ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige, dem gedient werden muss. Und drittens, die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit. Und zwar, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala dient, mit Gebet oder mit Bittgebet oder irgendeine Handlung, da braucht man die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit, dass man kein Teilhaber neben Allah subhanahu wa ta'ala steht, dass man daran glaubt, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala gedient sein muss. La ilaha illallah ist in drei Teilen unterteilt. Aber bevor ich euch die drei Teile erwähne, möchte ich euch ein paar Ayaten von dem Koran zitieren, die uns erklären, dass alle Propheten von Adam a.s. bis unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine einzige und gleiche Verantwortung hatten. Und zwar, dass die Menschen alle Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنُعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Wozu? Dient Allah und meidet die falschen Götter. Das ist die Botschaft. Und deswegen lesen wir auch im Koran: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Ibrahim ist weder Jude noch Christ. Er ist aber Hanif, Muslim. Und dann kommt die Frage: Von den Christen zum Beispiel kommt ein Christ zu uns und sagt uns: Ihr sagt, Ibrahim ist weder Jude noch Christ. Aber er sagt gleichzeitig, dass er Muslim ist. Wir sagen ihnen: Muslim hat zwei Bedeutungen. Erste Bedeutung: Muslim nach dieser letzten Religion, Islam, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Gesetzen vom Koran. Aber es gibt Muslim, die andere Bedeutung: sich unterwerfen. Allgemeine Bedeutung. Und diese Eigenschaft, sich unterwerfen, haben alle Propheten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, die dienten nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie kamen zu den Menschen, nur um ihnen zu erklären: Es wird nur Allah subhanahu wa ta'ala geliebt. Es wird nur Allah subhanahu wa ta'ala gedient. Nur von Allah muss man Furcht haben. Nur von Allah muss man um Hilfe bieten. Nur von Allah subhanahu wa ta'ala muss man schwach sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch im Koran, dass alle Gemeinden, alle Gemeinschaften vor Muhammads Gemeinschaft alle verschiedene Gesetze hatten. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutschlichen Weg festgestellt. Das schädigt aber nicht. Wenn in Ibrahims Religion etwas verboten war und In Islam ist das nicht verboten, das sind Gesetze. Hier haben wir damit keine Probleme, weil die Gesetze, die kommen von Allah subhanahu wa ta'ala, der Gesetzgeber. Aber eine Sache, wir dürfen keine unterschiedlichen Meinungen haben. In einer Sache müssen wir alle zusammen sein. Und zwar, diesmal in Surat Ali Imran, ein sehr, sehr schöner Ayah, was wir auch zu den Christen und zu den Juden sagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. صاك محمد صلى الله عليه وسلم صاك فاميلي ده سين ديون وكريستن كمت dass wir nur Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Wenn ihr meint, dass ihr Gläubiger seid, wenn ihr meint, dass ihr an den Jenseits glaubt, wenn ihr meint, dass ihr an den Propheten glaubt und an den Schöpfer, wir haben mit euch keine Probleme. Kommt zu einem gemeinsamen Weg, wir haben auch diesen Glauben, aber dienen wir nur einen einzigen Gott, hier haben wir ein Problem. Und zwar ein sehr, sehr großes Problem, weil das, wie der Bruder gesagt hat, ein Fundament des Islams ist. Hier ist die Meinungsunterschiede. Und zwar, wir glauben an einem einzigen Gott, auch ihr Christen. Kommt zu diesem Weg, dass wir nur Allah subhanahu wa ta'ala dienen, dass wir kein Teilhaber mit ihm stellen und dass wir auch kein Fürsprecher oder kein Vermittler zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wir Muslime, und wir sind stolz darauf, wenn man eine Sünde begeht, dann kommt man zu Allah, oh Allah, vergib mir. Und wir sind sicher, keiner von den Menschen, auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kann dir die Sünde vergeben. Er sagt selber im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. Oh Muhammad, oh sag, ich besitze für mich selber keinen Nutz und keine Schädigung. Darra, ich habe nicht Darra. قل لا أملك لنفسي ضرا. ضرا ist Schädigung. Ja? قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. Also alles mit Allahs Willen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Bestgestellte unter den Menschen, im höchsten Niveau, der beste Mensch, er sagt, ich besitze für mich auch, ich kann mir selber keine Schädigung wegbringen und kein Nutz zu mir bringen. Muhammad, was sollen wir sagen? Also, zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keinen Vermittler. Wir brauchen nicht zu irgendeinem Gläubigen oder einem Scheich gehen und sagen wir ihm, in seine Ohren, oh bitte, ich möchte Vergebung. Und er sagt, geh, du bist vergeben. Du hast schon die Vergebung. Nein, oder man kauft die Vergebung. Man geht und gibt ein bisschen Geld und er kauft die Vergebung und man geht nach Hause und man macht wieder die. Nein. Muslime, die, Alhamdulillah, der reine Glaube haben, die bieten Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, zu 90% dieses Korans, heiligen Buch, ist nur für diesen Satz. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Wie oft habt ihr das gelesen? وَعْبُدُ اللَّهِ dient nur Allah. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und macht keine Teilhaber mit ihm. Oder gesellt ihm nichts bei. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns im Koran, die ich euch vorhin gesagt habe. Allah subhanahu wa ta'ala, oder die Gelehrten haben diesen Satz, oder At-Tawhid, der Glaube an einen einzigen Gott, in drei Teile unterteilt. Die drei Teile, die wurden nicht von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam unterteilt. Die wurden nicht im Koran unterteilt. Es gibt Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya Tawhid al-Asma' wa-Sifat. Das sind die drei Teile. Der Glaube an einen einzigen Gott in Sache von Schöpfung, dass er der Schöpfer ist, dass er Allhörender ist und zweite Glaube, dass wir ihm nur dienen und dritte Glaube, dass wir an seine Eigenschaften und an seine Namen glauben. Das sind die drei Teile. Mohammed Sa'atim hat uns diese Teile nicht erklärt, aber die Gelehrten, die haben den Koran richtig studiert und wir haben von den Ayaten diese Regel gezogen. Warum? Damit der Islam richtige Fundamente hat und damit man sich nicht irrt. Und zwar, ich habe euch diese Ayaten auch von dem Koran ausgewählt. Es gibt ein Tawhid, Glaube an einzigen Gott, in Sache von Ar-Rububiyyah. Das heißt, ein Muslim muss daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala über allen Dingen steht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala alles führt. Dass er die Kraft über allen Dingen hat. Das ist ein Teil. Dieser Teil von Tawhid haben auch die Kuffar und die Mushrikin in Mohammeds Zeit. Stellt euch mal vor. Dieser Teil hat ihnen nicht genutzt. Sie wurden nicht Muslime genannt, obwohl sie an Allah glaubten, dass er der Schöpfer ist. Sie glaubten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der König der Welten ist. Sie glaubten, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erde erschaffen hat. Aber sie wurden auch nicht Muslime genannt. Wo ist das Problem? Hier kommen die Gelehrten und sagen, das ist aber auch, das heißt auch Glaube an Gott. Was hat sie gehindert, Muslime zu sein? Sie haben andere Ayaten gesucht. Da haben sie, wie man sagt, den Haken gefunden. Und zwar, dass sie nicht Allah subhanahu wa ta'ala allein dienen. Also, Tawhid al-Rububiyyah, die Ayaten davon sind so viel im Koran. Aber ich habe von Surat al-Nahl eine Ayah ausgewählt. الله سبحانه وتعالى ذاك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله هتمن بس دي كفار مشركين دي طايل هذا فور الله سبحانه وتعالى دي ستيتهم دي ungläubige in محمد سايد الله سبحانه وتعالى ذاك in Koran ذاك wem gehört die Erde und wer auf ihr ist wenn ihr es wisst. Sie werden sagen, alles gehört Allah. Bedenkt ihr denn nicht? Und dann kommt, sag, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht Gottes fürchtig sein? Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles. Der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann. Denn ihr wisst, sie werden sagen, alles gehört Allah. Wieso seid ihr denn einem Zauber verfallen? Also, von diesen Eier und viele andere Eier in Surat al-An'am, zum Beispiel in Surat Yunus, Surat Hud, das sind ähnliche Ayaten, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagt und erklärt, dass die Kuffar oder die Gläubigen in Mohammeds Zeit, sie glaubten fest daran, dass es einen Schöpfer gibt. Ein einziger Schöpfer. Sie glaubten fest daran, dass Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat. Sie glaubten daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht über allen Dingen hat. Entschuldigung, für die Zeit, kannst du mal die Zeit nehmen, weil ich habe keinen. Wenn es Viertelstunde bleibt, möchte ich gern, dass du mir sagst, stopp, damit Fragen gestellt werden. Ja. So. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erklärt, dass diese Ungläubigen an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben. Wo ist das Problem? Warum wurden sie nicht gläubig genannt? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in Surat Yusuf, und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugewählen. Also sie glauben daran an Allah, aber Sie haben eine Sache. Und diese Sache ist in Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Ungläubigen, was sie gemeint haben. Sie sagten, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Sie sagten, wir beten und wir dienen nicht diese Götze, nur dass sie uns zu Allah subhanahu wa ta'ala führen. Also sie glauben an Allah. Und die Götze sind nur Vermittler. Also für sie war der Glaube schon da an Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl es andere Ungläubige in Mohammeds Zeit, die Atheisten waren. Die glauben an nichts. Aber wir reden jetzt über die, die an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben, aber trotzdem sind sie Kuffar und Mushrikin geblieben. Also sie sagten, das sind nur Vermittler zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sehen die Sache nicht so schlimm, weil sie glauben an Allah, sie wissen, dass er der Herr aller Welten ist und, aber zwischen ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es Vermittler, wie sie sagen, oder Fürsprecher. Sie werden für uns fürsprechen. Hier, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt diese Glaube nicht. Er braucht von uns eine reine Glaube. Eine Glaube, wo keine Teilbarkeit gibt. Eine richtig reine Glaube. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in Surat Ali al-Baqarah, وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Euer Gott ist ein einziger Gott. إِلَاهَ ist nicht Gott, richtig Gott, wie sie im Koran übersetzt haben, weil Kalimat Ilah, Ilah, La Ilaha, Ilah auf arabischer Sprache kommt, was heißt ganz richtig Ma'bud, Al-Ma'bud, ein Gott, den man dient, Gott, den man dient, nicht nur Gott, ist mit Dienen zu Der anzubetende Gott. Genau. Also, La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war 13 Jahre in Mekka. Was hat er 13 Jahre gemacht? Hat er über das Gebet gesprochen, über das Fasten oder über andere Gesetze, dass man die Hand von zum Beispiel von dem Dieb abschneiden soll? Nein. 13 Jahre lang arbeitet er für diese La ilaha illallah. Er arbeitete für diese reinen Glauben. Heutzutage sehen wir das Gleiche wie in Mohammeds Zeit. Und zwar, wir kennen zum Beispiel ein paar Menschen, die glauben an Allah Ta'ala, und das sind in unseren Ländern, in islamischen Ländern. Man geht, und ich selber, ich komme aus Marokko, wir haben ein Gebiet in Marokko, wo es ein guter Mann begraben ist und die Menschen sagen Pilgerfahrt. Wenn man kein Geld hat, wenn man arm ist, braucht man nicht nach Mekka zu pilgern. Die Pilgerfahrt für den Armen ist, dass man zu diesem Grab kommt und man macht Tawaf um diesen Grab, ja, und man betet vor diesem Grab, oder manche Menschen beten diesen Scheich oder diesen guten Mann, wenn er gut ist oder nicht gut, was weiß man nicht. Und sie glauben da, sie glauben, oh, da kommen die Menschen mit kranken Kindern, oder kommen die Menschen, die Frauen, die nicht gebären können, oder die Männer, die Menschen, die krank sind, sie kommen zu diesem Grab, und das sind unwissende Leute, und sie kommen und sagen, oh, Mulay Idris, oh, Mulay Abu Qadr, mach mein Kind gesund, oder ich möchte ein Kind gebären. Wenn du ihn fragst, er betet, er fastet, er sagt La ilaha illallah, er erwähnt Allah, aber alles geht weg. Alles geht weg. Diese Mühe macht er nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala braucht von uns diesen reinen Glauben. Und der Beweis ist im Koran, in Surat al-Ma'idah. ومن أشرك فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, alle seine guten Taten werden gelöst. Und im Jenseits wird er von den Verlierern sein. Stellt euch mal vor. Das ist, warum der Bruder am Anfang gesagt hat, das ist ein Fundament des Islams. Lest mal in Überlieferung von Muhammad s.a.w. nicht Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah as-salat as-zakat so mit der Zunge. Nein. Das sind ganz wichtige Fundamente. Wir müssen das richtig haben. Und zwar diese La ilaha illallah muss rein sein. Es gibt Menschen in Muhammads Zeit oder auch in unserer Zeit, die hängen um ihren Hals ein Seil. Und mit diesem Seil hier im Hals sagen sie, das schützt uns von Al-Humma, von Fieber, dass sie Fieber bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Ayah im Koran darüber herabgesandt, dass die Mushrikin sind. Auch die, es gab Muslime in Mohammeds Zeit, die haben das gemacht und Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat das gesehen und dann hat er das verbetet und er hat gesagt, das ist Schirk. Warum? Die glaubten daran, dass diese Seil sie schützen kann oder. Es gibt andere, die Kinder haben und die hängen auch solche Seile und die sagen, das schützt mein Kind. Stellt euch mal vor, das ist für den Mensch etwas Kleines, nicht zu betrachten. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala ist das sehr, sehr groß. Warum? Ich habe euch am Anfang gesagt, extra für diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen. Hört mal, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und Jinn nicht erschaffen, nur dass sie mich dienen und richtig dienen. Das ist die Prüfung, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nur einzig dienen. Und in dieser Sache von Dienen gibt es vieles, und zwar Liebe, Furcht, dass man nur von Allah subhanahu wa ta'ala Furcht hat, dass man nur von Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe sucht, dass man nur auf Allah ta'ala zählt, in Arbeit, Studium, in allen Bereichen des Lebens. Der Student, wenn er eine Prüfung hat, er soll nicht darauf zählen, dass er sagt, ja, ich habe jetzt gelernt, ich werde das schaffen. Ohne dass er auf Allah zählt. Weil nur Allah subhanahu wa ta'ala führt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala, er macht, was er will. Also, wir sagen auch in Surat Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dich dienen wir. Er hat nicht gesagt, wir dienen dich. Auch in arabischer Sprache. Was das heißt, Iyaka na'budu ist anderes als na'budu Iyaka. Na'budu iyaka, wir dienen dich. Aber iyaka na'budu, er hat als erstes dich genommen. Weil das wichtig ist. Das ist sehr wichtig. Diese dich unterschreibt das mehrmals. Dich nur dienen wir. Er hat nicht gesagt, wir dienen dich oder wir bitten dich um Hilfe. Nur von dir bitten wir um Hilfe. Das sind wichtige Sachen, liebe Geschwister im Islam. Und das muss man richtig, richtig verstehen und auch zu unseren Kindern beibringen. Wir müssen dieser reine Glauben haben. Und zwar, dass wir niemals an einem anderen Mensch glauben, der kann uns helfen oder der kann uns von einer Sache befreien, nur mit Allahs Willen. Es ist nicht haram im Islam, dass man andere Menschen auch um Hilfe bietet. Es ist klar, weil manchmal hat man im Leben Schwierigkeiten. Man hat Bruder, dem der ihm hilft. Aber was verboten im Islam ist, dass man so denkt, dass dieser Bruder der Befreier ist. Oder das ist derjenige, der dich befreit hat und der dir geholfen hat. Nein, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber im Islam ist das auch nicht gut gesehen, dass man um Hilfe bittet. Versuch erstmal, dass du die Sache selber löst. Dass du nicht den Menschen und Hilfe bittest. Aber wenn du keinen Ausweg hast und du brauchst unbedingt diese Hilfe, du kannst. Aber es gibt gläubige Menschen, die darauf richtig verzichten und sie wollen das nicht. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala hat für euch das verbieten, dass ihr قِيلَ وَقَالَ, dass man viel redet und über irgendwas redet. Ich habe es gehört, dass er so und so getan hat und der andere, nein, das war falsch. Also, dass man Zeit einfach für nichts verbringt. Das ist haram im Islam. Aber auch, dass man viel, den Leuten viel fragt. Das ist auch nicht gut gesehen im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch im Koran, Allah hat gesagt, nehmt euch nicht zwei Götter, er ist nur ein einziger Gott. Von mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Das ist eine wichtige Sache, liebe Geschwister. Nicht jeder Muslim, der mit der Zunge sagt, La ilaha illallah sagt, und wenn man in seine Taten sieht, wie ich euch vorhin erzählt habe, er macht Schirksachen, er glaubt an andere, Schuyuch oder guten Salihin, oder er macht einen Teilhaber zu Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er La ilaha illallah sagt. Die Heuchler zum Beispiel. Die Heuchler. Sie zeigen den Islam. Sie verbergen den Kufr, den Unglauben. Das ist die schlimmste Gefahr für den Islam. Die Heuchler, die man nicht sieht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala sieht sie. Nur Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten in Surah Tauba über sie erzählt. Ohne das hätte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sie gar nicht erkannt. Er ist auch ein Mensch. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das gesagt. Erinnert ihr euch an diesen Tag, wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Gefährten nach Tabuk gereist sind, um diese Schlacht von Tabuk zu machen, gegen den Römer. In der Reise, das war 500 Kilometer, stellt euch mal vor, was sie gelitten haben und was sie gearbeitet haben, damit sie uns diesen Islam hier bringen. 500 Kilometer. Ein paar Heuchler haben in der Strecke, sie haben nichts zu tun gehabt. Und die Reise war so lang. Sie müssen etwas sagen, damit die Reise kürzer wird. Man sagt, erzähl mal etwas, damit man nicht die Zeit spürt. Erzähl mal etwas. So haben sie das auch gesagt. Was haben sie gesagt? Ein paar Wörter. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Offenbarung vom siebten Himmel geschickt. Und er hat zu ihnen gesagt, sie sind Gefahr geworden. Ein paar Wörter, was sind die? Einer von ihnen hat gesagt, er lacht auf. Und er sagt, glauben Sie, dass der Kampf gegen den Blonden, das sind Römer, glauben Sie, dass der Kampf gegen den Blonden, wie der Kampf gegen den Araber? Wir werden Sie morgen sehen, wie sie gefesselt werden. Und Sie werden sehen, wie sie auch leiden werden. Und der andere hat auch gesagt, wir werden sie morgen, so wie sie sind gläubig, sie zählen auf Allah Ta'ala, auf die Schrecke. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das erfahren. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat einen Gefährte getroffen, hat ihm gesagt, geh zu dieser Gruppe und erzähl ihnen und frag sie, was sie gesagt haben. Ich habe sie in Feuerhölle, in tiefsten Feuerhölle gesehen. Wenn sie aber verleugnen, wenn sie dir nichts sagen, dann sag ihnen, ihr habt das und das und das gesagt. Er ist zu ihnen gegangen und er hat sie gefragt. Und sie haben ihm gesagt, sie haben nichts gesagt. Er erwiderte und er sagte, doch, ihr habt das und das gesagt. Ich suche euch die Eier, was Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Menschen herabgesandt hat. Sie sind zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen, um von ihm die Entschuldigung, um sich zu entschuldigen. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat sie gesehen, er wollte nicht antworten, weil er keine Antwort hatte. Und er wartete von Allah subhanahu wa ta'ala auf Offenbarung. Sie hatten Angst an dieser Zeit und sie warteten auf die Antwort. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Offenbarung herabgesandt. Er sagte, die Heuchler fürchten, dass eine Sura über sie offenbart werden könnte, die ihnen kundtut, was in ihren Herzen ist. Sag, macht euch nur lustig. Allah wird herausbringen, was ihr fürchtet. Und wenn du sie fragst, hier, wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Also in der Reise. Wir haben nur, das war nicht ernst gemeint. Sag, habt ihr euch denn über Allah und deine Zeichen und deinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht. Ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn wir auch einen Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen Teil dafür, dass sie Übeltäter waren. Also ein Wort. Was ein Wort mit diesen Menschen gemacht hat. Wie mag es sein, wenn Muslime La ilaha illallah sagen und viele Sachen Gebet verrichten, aber Schirk. Schirk, das ist die größte Ungerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna shirka la zulmun azim. Al-Shirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Sura, Alladina amanu, wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ulaika lahumul amnu, wa hum muhtadun. Das ist ein Nutz, wenn man kein Schirk macht, hört man, was Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Gläubigen bereitet hat. Diejenigen, die geglaubt haben und sie haben nicht das mit der Ungerechtigkeit vermischt, und hier die Ungerechtigkeit ist mit Schirk gemeint, weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diese Aya ganz genau selber erklärt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, diejenigen, die geglaubt haben und sie haben ihren Glauben nicht mit den Ungerechtigkeit vermischt, das sind die Rechtgeleiteten und das sind, sie haben die Sicherheit in diesseits und in jenseits. Da kamen die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sie haben ihn gefragt, jeder von uns ist gegenüber sich selber ungerecht. Wer ist nicht ungerecht? Wir machen alle Sünde. Sie hatten Angst. Dann hat er gesagt, nein, habt ihr nicht die Testament von Luqman gelesen? Ja, Bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Oh, mein Sohn, gewähl nicht etwas bei Allah bei. Inna shirka la zulmun azim. Shirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Deswegen passen wir auf. Und zwar, auch es gibt Shirk, zwei Arten von Shirk. Shirkul Akbar und Shirkul Asghar. Al-Shirkul Akbar, der große Schirk, dass man neben Allah subhanahu wa ta'ala ein Teilhaber steht. Das stellt. Genauso wie die Christen machen, zum Beispiel, und die anderen Ungläubige machen. Dass man Götzen betet, dass man Geld betet, Frauen betet. Es gibt Menschen, die Frauen beten. Es gibt Menschen, die Geld beten. Ja? Das ist Schirk, großer Schirk. Kleinster Schirk, dieser kleinste Schirk kann auch zu großen Schirk umgewandelt werden, wenn man nicht aufpasst. Und zwar, Riyah, wie übersetzt man Riyah auf Deutsch? Augendienerei. Augendienerei, genau. Augendienerei. Das ist eine Sache, jeder Gläubig kann davon berührt werden. Das ist ein Gefahr oder das ist ein Tür, was der Shaitan sehr oft nutzt. Augendienerei. Man dient Allah oder man liest den Koran oder lernt den Koran auswendig. Damit es gesagt wird, guckt mal, er ist gut, er ist ein Gelehrter, er hat den Koran auswendig. Oder er gibt Almosen, damit es gesagt wird, guckt mal, er ist ein freigebiger Mensch oder großzügiger Mensch, er gibt den Armen oder er hilft den Armen. Oder viele andere Beispiele. Diese Beispiele, die können zum Schirk al-Akbar umgewandelt werden. Dass man dass man betet und Allah dient nur für die Menschen, nur für den Lob, dass man gelobt wird, dass man diesen Lob hört. Und wir haben eine starke Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Angst bringt. Und zwar über die drei Leute. Ein Mujahid, Shahid, ein Märtyrer und ein Gelehrter und ein freigebiger Mensch, die dann vor Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits gesteht. Er wird den Gelehrter fragen, was hast du gemacht? Er sagt, oh Allah, ich habe nach Wissen gestrebt und ich habe Wissen geholt und ich habe den Menschen gelehrt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, du bist ein Lügner. Du hast das getan, damit es gesagt wird, er ist ein Gelehrter. Und er befiehlt seinen Engel, schmeißt ihn in die tiefsten Feuerhölle. Der zweite kommt und er sagt ihm, Allah ta'ala, was hast du gemacht? Er sagt, oh Allah, ich habe für dich gekämpft, für deinen Weg, für La ilaha illallah. Und ich bin getötet. Für dich, ich habe meine Seele zu dir gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, du bist ein Lügner. Du hast das getan, damit es gesagt wird, er ist ein mutiger Mensch. Er ist kräftig. Es wurde gesagt. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Es wurde gesagt. Das heißt, dein Lohn hast du schon gekriegt. Du bist gestorben und es wurde gesagt, oh, er ist ein mutiger Mensch. Er ist ein kräftiger. Der andere, er wurde auch gelobt. Guck mal, er ist ein Gelehrter, beste Gelehrter und so. Also, deinen Lohn hast du schon gekriegt. Aber für mich, du hast gar nichts für mich getan. Allah subhanahu wa ta'ala tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Er will nur reine Sachen haben. Er will nicht Sachen, die Zweifel haben. Richtig rein. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala dienst, nur für ihn, für keinen anderen. Nicht für Lob, nicht für Geld, nicht für Dunya. Der dritte kommt, Allah subhanahu wa ta'ala fragt ihn, was hast du getan? Er sagt ihm, oh Allah, ich habe den Armen geholfen und ich habe mein Geld zu den Armen gegeben. Er sagt ihm, du bist ein Lügner, du hast das getan, damit es gesagt wird, er ist ein Treib oder ein... Freigebiger Mensch? Ja, das ist ein schweres Wort. Ein großzügiger Mensch. Ist besser, ja. Ein großzügiger Mensch. Ja. So, also wir ziehen von dieser Überlieferung, die wirklich Angst bringt, ziehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur das Reine will. Auch wenn du Allah subhanahu wa ta'ala dienst, beim Gebet. Einer ist zur Moschee reingekommen und Umar ibn Khattab hat ihn gesehen. Er hat zwei Raka'a gebetet. Und Umar radiallahu anhu kam zu ihm und er sagte ihm, wiederhol dein Gebet. Wiederhol dein Gebet. Er macht richtig die Bewegungen und schön und er zeigt, wie er betet, dass er sehr, sehr gut betet und richtig Sunnah, aber nicht für Allah Ta'ala. Nicht, dass er den Lohn oder nach dem Lohn von Allah Ta'ala strebt, sondern damit es gesagt wird, guck's mal, ihr betet gut. Seht ihr, wie unsere Religion, wie unser Islam rein ist? Seht ihr, wie der Islam sauber ist? Im Islam gibt es nicht diese Zweifel oder dass man einfach die Sachen so einfach nimmt. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala will von uns den richtigen Islam. Dass wir nur nach dem Lohn von Allah ta'ala streben. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt uns in einer Überlieferung, man qala la ilaha illa Allah, yabtaghi biha wajha Allah, dakhala al-Jannah. Wenn man diese Hadith hört, dann sagt, oh schön, das ist ganz leicht. Derjenige, der la ilaha illa Allah sagt, und er will nur Allah subhanahu wa ta'ala dabei, er kommt zum Paradies. Einfach. Aber in Tatsache muss man das betrachten, was ich vorhin erzählt habe. La ilaha illallah, yabtaghi biha wajhallah. Das heißt, yabtaghi biha wajhallah. Du weißt, was La ilaha illallah heißt. Zweitens, die Ähnlichkeit, die Aufrichtigkeit, das, was der Mensch nur nach dem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala schreibt, und dann hast du das. Ich beende meinen Vortrag mit einer frohen Botschaft, was Mu'ad ibn Jabal nicht sagen wollte, obwohl er der Einzige, der von dieser Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Erst als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, da hat er Angst, dass er stirbt und diese Botschaft wird nicht weitergegeben, da hat er gesagt, das und das habe ich von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Diese frohe Botschaft ist, Mu'ad erzählt uns, er war einmal hinter Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem Esel. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte Mu'ad, weißt du, was das Recht von Allah ta'ala gegenüber seinem Diener ist? Mu'ad sagte, Allah und Muhammad wissen das. Er sagte ihm, das Recht von Allah ta'ala gegenüber seinem Diener, dass sie ihn allein dienen. Allein dienen und dass sie kein Teilhaber neben ihm stehen. Zweite Frage kam von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und weißt du, was das Recht der Diener gegenüber ihrem Schöpfer ist? Dann sagte er, nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt die frohe Botschaft, dass er sie nie bestraft, wenn sie ihm allein dienen und kein Teilhaber neben ihm stehen. Ganz einfach, diene nur Allah ta'ala, kein Teilhaber neben ihm stehen und du bist im Paradies. Mu'ad ibn Jabal hat ihm gesagt, soll ich den Menschen das sagen, damit sie froh werden? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, nein, sag das nicht. Dann werden sie darauf verlassen, sich darauf verlassen und dann machen sie und tun sie nicht viel. Hier ziehen wir vier wichtige Unterrichte. Erster Unterricht. Zwei Leute dürfen hintereinander, also auf einem Esel sitzen. Weil nur davon wissen wir, also bevor ein Muslim in jeder Bewegung, Bewegung muss sich fragen, darf ich das oder darf ich nicht? Und nur von hier ziehen wir die Gesetze. Also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinter ihm war Mu'ad. Also ich darf hinter dir sitzen, wenn wir einen Esel haben. Zweiter Unterricht. Tawada. Was heißt Tawada? Ja, die Bescheidenheit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der beste Mensch sitzt auf einem Esel, obwohl er konnte die Reichtum der Erde haben. Er konnte die Schätze von der Erde haben. Es wurde für ihn angeboten, aber er hat gesagt, nein, ich will jenseits die Bescheidenheit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Drittens, dritter Unterricht. Man darf ein Wissen verstecken, wenn man einen Nutz sieht. Ein Nutz für die Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, man darf ein Wissen, es gibt in Bukhari ein Kapitel, dass man das Wissen verstecken darf. In manchen Situationen. Ja, aber nicht, dass sie nicht offen ist, das sind Grenzen, die Gelehrter bestimmen. Das hat Bedingungen. Und viertens, und das ist das Wichtigste, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nie bestraft, wenn wir kein Teilhaber in ihm stehen. So ist unsere Religion. Es ist nicht kompliziert. Der Weg zum Paradies ist einfach. Diene Allah ta'ala. Richte dich nach den Gesetzen von Allah ta'ala. Islam ist nicht Gebet und Fasten und Almosen geben und Al-Hajj. Nein, nicht nur das. Das ist ganz wenig vom Islam. Islam ist eine Lebensform. Wie du lebst, wie du gegenüber den Menschen verhältst, wie du dich gegenüber den Ungläubigen auch verhältst, gegenüber Gläubigen, gegenüber deinem Schöpfer, gegenüber dir selbst. Das ist der richtige Islam. Eine Lebensform. Darf ich das tun? Darf ich das nicht tun? Ich unterwerfe mich vor Allah ta'ala. Alle Gesetze von Allah nehme ich an. Ohne Frage. Ohne Frage. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wenn ihr Fragen habt, allgemein besser im Thema, auch außerhalb des Themas, den es gibt, aber besser im Thema, inshallah. Ein bisschen Antwort. Bismillah. Tfadala. Habt ihr verstanden, was die Frage war? Könntest du mal die Frage machen? Also der Bruder fragte, es war nicht ganz klar, ob es verstanden worden war, dass in Marokko um ein Grab Tawaf gemacht wird, und also die Bilder der Kaaba und richtig praktisch Hajj, und ob der Bruder das richtig für richtig hält oder für falsch. Vielleicht ist ein kleines Missverständnis gewesen. Wenn du mir diese Frage, brauche ich nicht. Wenn du mir diese Frage stellst, ich habe Gedanken, dass du mein Thema nicht verstanden hast. Wirklich, ich habe Angst. Jetzt weiß ich, ob ich wirklich das erklärt habe oder nicht. Ich habe auch erklärt, ein Grab, und die Menschen, sie kommen zu diesem Grab und sie machen Tawaf und sie bieten diesen guten Mann. Ist das gut? Na klar ist das. Das ist der richtige Schirk, worum es geht. Das ist unser Thema. Das ist haram und abgelehnt vom Islam. Stellt euch mal vor, ich gebe dir eine Überlieferung, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Es ist verboten im Islam, dass man neben einem Grab betet. Nur, neben einem Grab zu beten, ist das haram. Wie mag es sein, wenn man derjenige betet, der im Grab ist? Das ist das Schlimmste, was es gibt. Deswegen, Islam hat uns geschützt. Jede Sache, die uns dazu führt, ertritt, das ist verboten. Also, die Menschen, diese unwissenden Menschen, sie gehen dort und sie denken, das ist ein guter Mann, der ist bei Allah Ta'ala sehr gut gestellt. Vielleicht ist er bei Allah gut gestellt, aber was nutzt uns das? Und sie gehen zu ihm und sie beten dort. Oder sie wollen Al-Baraka von diesem Mann haben. Oder sie beten. La yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah verzeiht nie, dass man Schirk macht, also ein Teilhaber neben ihm steht. Und außer das verzeiht er alle Sünden. Alle Sünden verzeiht er, obwohl die wie Gebirge sind. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht das. Nur Schirk. Und das ist, was diese Menschen in Marokko machen, aber nicht nur in Marokko, in alle islamischen Länder. Ohne Grenzen. Alle islamischen Länder. Leider. Aber das kommt davon, weil unsere Führer nicht für den Islam arbeiten. Ein richtiger Führer verteidigt den Islam. In unseren Ländern gehen die Führer selbst zu diesen Gräbern. In unseren Ländern, die Führer, sie finanzieren sogar